Ich bin Shark. Weißt du, was das heißt? Das heißt, dass der Hai eure Zähne zerfleischt. Los mit Blender-Shit. Ich komme mit Boxerschnitt wie Kaiji-Jeans. Bring ein paar OGs mit. Junge, das hier wird ein Höllentrip. Ach, für jeden, der sich Gangster nennt und darüber sprüht, die Straße ist. Glaub mir, dass aus mir die Straße spricht. Also mach dich besser nicht lächerlich oder ich zerhämmer dich, du Bonzenkind. Rapper werden neidisch, weil bei mir alles stimmt, ich bin King. Schon seit Tag 1 bastel ich an Deutschlands Grabstein. Ich kann euch fotzen, einfach nicht leiden, Zeit euch zu zerreißen. Ich bin Anti-Rap, Anti-Hip-Hop, zerficke deinen Pisskorb. Ah. Mach vor mir niemals auf Boss, werde bloß nicht übermütig. Das endet im besten Fall für dich tödlich. Das zeig ich dir, wie straff ich wirklich bin. Bleib lieber in deinem Studio, du Hurenkind. Ich bin Chuck, dieser Hype. Ich bin Chuck, dieser Hype. Ich bin Chuck, dieser Hype. Ich bin Chuck. Ich bin Chuck, dieser Hype. Ich bin Chuck, dieser Hype. Ich bin Chuck, dieser Hype. Ich bin Chuck, dieser Hype. Ich bin Chuck. Weißt du, was das heißt, dass ich alles, was ihr Rap zerreißt, bis nichts mehr übrig bleibt? Das ist für mich kinderleicht wie das Grundschul 1x1, einfach eine Leichtigkeit und Peinlichkeit. Ich zeige den Kindern, wie peinlich ihr seid, wenn euch einer enttarnt. Hahaha, baller per Arke auf diese kleinen Kinder. Was für Gangster, was für Männer, ihr seid Blender mehr nicht. Mit Skinny Jeans und Whitey, Junge, ich krieg deine Designermarken, ich hab echt nen Schaden. Ich komme einfach vorgefahren und prügel dich mit Gesicht einfach aus einem hautengen Gucci-Sweater, echter Banger. Ich zerficke jeden Rapper, habe keine Gegner außer Konkurrenz, weil ich in einer ganz anderen Szene bin, auf einem ganz anderen Level. Ihr Bengel, bleibt da wo ihr seid. Mit dem Hai wollt ihr sowieso kein Streit. Mit dem Hai wollt ihr sowieso kein Streit. Ich bin Chuck, dieser Hai. Ich bin Chuck, dieser Hai. Ich bin Chuck, dieser Hai. Ich bin Chuck, dieser Hai. Ich bin Chuck, dieser Hai. Ich bin Chuck, dieser Hai. Ich bin Chuck, dieser Hai. Ich bin Chuck, dieser Hai.